In einem Zugabteil sitzen sich ein Engländer und eine Engländerin gegenüber. Er liest den Playboy und sie die Times. Und nach einer Weile hat er mit Playboy durchgeblättert und möchte auch ganz gerne mal einen Blick in die Times werfen. Und fragt die junge Dame, would you like my Playboy? Die Antwort, no, I have my Times.